und bricht dein Leben dein Brat. Ach, wir haben dich so was. Geh auf die Straße, geh in den Fabrik und höre deine Klasse. Wir wollen dich nicht, wir wollen dich nicht. Bin an dein Gelaber, ich heiß auf dich. Und durch den Nichts, weil du kommst. Ach, wir haben dich so nah.